19 Uhr, hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die sterbliche Hülle des ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy, ist heute Nachmittag in einem feierlichen Trauerzug vom Kapitol in Washington zur St. Matthews-Kathedrale geleitet worden. Um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit hatte die Trauerprozession das Kapitol verlassen. Nach einem kurzen Halt am Weißen Haus wurde der mit einem Sternenbanner bedeckte Sarg auf einer von Pferden gezogenen Lafette zur Matthews-Kathedrale übergeführt. Unter dem dumpfen Wirbel von Trommeln folgten zu Fuß Mrs. Jacqueline Kennedy, begleitet von den beiden Brüdern des Toten, dahinter Präsident Lyndon B. Johnson, die früheren amerikanischen Präsidenten Eisenhower und Truman sowie die Trauergäste aus über 60 Staaten der Welt. Der Weg vom Kapitol zur St. Matthews-Kathedrale war von Hunderttausenden trauernder Menschen umsäumt. In der Gemeindekirche Kennedys zelebrierte der Erzbischof von Boston, Kardinal Cushing, ein Requiem für den ermordeten Präsidenten. Der Sarg ruhte vor dem weißen Hochaltar. Nach der Totenmesse wurde der Trauerkondukt zum Nationalfriedhof Arlington geleitet, wo die sterbliche Hülle John F. Kennedys zur letzten Ruhe gebettet wird. Im Kuppelsaal des Kapitols waren gestern und heute mehr als 250.000 Amerikaner an dem Sarg Kennedys vorbeigezogen, um ihren toten Präsidenten zu ehren. Der amerikanische Senat gedachte am Nachmittag in einer Trauersitzung John F. Kennedys. Gemeinsam mit dem amerikanischen Volk trauerten heute die Menschen in aller Welt um den Verstorbenen. In Trauerfeiern und Gedenkgottesdiensten sowie Sondersitzungen der Parlamente wurde des ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten gedacht. Vor dem ständigen NATO-Rat in Paris erklärte Generalsekretär Sticker, der Name Kennedys werde als der eines großen Mannes unserer Zeit weiterleben. Der amerikanische NATO-Botschafter Finletter erinnerte daran, dass Präsident Kennedy den Atlantikpakt stets als einen Eckpfeiler der amerikanischen Außenpolitik betrachtet hat. In Straßburg ehrte das Europaparlament John F. Kennedy und sein Wirken für den Frieden. In Brüssel würdigte vor dem Ministerrat der EWG der niederländische Landwirtschaftsminister Biesheuvel die Verdienste Kennedys um die Einigung der westlichen Welt. Vor der Vollkonferenz der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft in Rom forderte der Generaldirektor Sen die Mitgliedsländer auf, in einer Gedenksitzung verstärkte Anstrengungen, um bessere Verhältnisse in der Welt zu unternehmen. In zahlreichen Hauptstädten trugen sich auch heute die Menschen in die in den amerikanischen Botschaften ausliegenden Kondolenzlisten ein, darunter in London, Warschau und Prag. In Moskau nahmen das diplomatische Korps und Beamte des sowjetischen Außenministeriums an einem katholischen Trauergottesdienst teil. Vor dem indischen Zentralparlament in Neu-Delhi gedachte Premierminister Nehru des Toten. Er sagte, der Attentäter habe einem blühenden Leben ein Ende gesetzt, das für die Zukunft der Welt so viel versprochen habe. In Rom zelebrierte der New Yorker Kardinal Spellman heute Nachmittag ein Pontifikalrequiem für den ermordeten Präsidenten. Auch Deutschland nimmt heute Abschied von John F. Kennedy. In mehreren Städten finden Schweigemärsche und Kundgebungen statt. In einer Sondersitzung beschloss der Hamburger Senat, die neue Lombardsbrücke in John F. Kennedy-Brücke umzutaufen. Vor dem Vorstand der CDU-CSU-Bundestagsfraktion würdigte Heinrich von Brentano John F. Kennedy als einen Mann, der wie wenige in der Lage gewesen sei, die freie Welt zusammenzufügen. Der Hauptvorstand der IG Bausteine Erden im DGB gedachte in einem Aufruf des ermordeten Präsidenten. Im Namen aller gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer West-Berlins hat der Vorsitzende des DGB Berlin, Sickert, Mrs. Kennedy, ein Beileidstelegramm übermittelt. Zur gleichen Stunde, da jenseits des Atlantiks die Beisetzungsfeierlichkeiten stattfinden, haben Hunderttausende von Berlinern heute Abend vor dem Schöneberger Rathaus John F. Kennedy die letzte Ehre erwiesen. Die Rathausfreitreppe, auf der Kennedy vor 5 Monaten zu den Berlinern gesprochen hatte, war von Blumen bedeckt. Vor dem Bilde Kennedys mit der Aufschrift »Wir haben einen Freund verloren« hatten den ganzen Tag Kerzen gebrannt. Nach dem Lied vom guten Kameraden eröffnete der Präsident des Abgeordnetenhauses, Otto Bach, die Trauerkundgebung. Er nannte den ermordeten Präsidenten einen guten Kameraden, einen guten Freund, einen Bürger Berlins. In dieser Minute, so sagte Bach, sei Berlin nicht nur durch seinen regierenden Bürgermeister bei den Trauerfeierlichkeiten in Washington vertreten, sondern auch durch die Gedanken aller Menschen diesseits und jenseits der Mauer, die in dem toten Präsidenten dankbar das Symbol ihrer Sicherheit und ihrer inbrünstigen Hoffnungen erblickt hätten. Wenn die Stunde des gemeinsamen Abschiedes einen Sinn haben solle, dann dürfe sie sich nicht in der Trauer um den großen Staatsmann erschöpfen. Wörtlich schloss der Berliner Parlamentspräsident: Der Bau, an dem John F. Kennedy schuf, wird weitergeführt werden, auch wenn der Baumeister fiel. Wir alle wollen in dieser Stunde geloben, mit Hand anzulegen zur Vollendung dessen, was Kennedy wollte, nämlich Freiheit für alle, wo immer sie auf diesem zerrissenen Erdball leben, Gleichheit für alle, was immer ihre Rasse und Hautfarbe ist, und Gerechtigkeit für alle Völker, die über ihr Schicksal nicht selbst entscheiden können. Anschließend würdigte Bürgermeister Alberts in seiner Traueransprache John F. Kennedy als den ersten Bürger der Familie der Völker, die in Freiheit zu leben wünschen. Er sei den Europäern ein Mahner zu ihrer eigenen Einheit gewesen, sagte Alberts, den Deutschen ein freimütiger Freund, den Berlinern aber ein Bruder, in dem sie sich wie in einem Spiegel selbst erkannt hätten. Kennedy habe die Bindung der Vereinigten Staaten an das Risiko unterstrichen, das sie mit den Berlinern trügen. Kennedy habe die Herausforderung des Weltkommunismus verstanden und begriffen, dass man sich mit ihm offensiv auseinandersetzen müsse, mit geduldigem, zähen, unendlich schwierigem Handeln. In dieser Stunde, so fuhr Alberts fort, stünden die Berliner hinter dem regierenden Bürgermeister am Sarg des toten Präsidenten, voller Tränen, aber bereit im Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit die Ersten im freien Teil Deutschlands zu bleiben, aber auch voller Vertrauen und Zuneigung zu dem neuen amerikanischen Präsidenten Johnson. Bürgermeister Alberts ließ seine Trauerrede in die Worte ausklingen: Die Brücke zwischen Washington und Berlin ist fester denn je. Wir gehören zusammen, wir wollen frei sein, wir wollen für diese Freiheit einstehen, wir Bürger Berlins, wir Menschen in Uniform und Zivil, wir, die wir verschiedene Sprachen sprechen, wir alle wie der Berliner John F. Kennedy. Nachdem 2 amerikanische Hornisten den Zapfenstreich für ihren toten Oberbefehlshaber geblasen hatten und die Freiheitsglocke vom Rathausturm erklungen war, wurde der Rudolf-Wilde-Platz in John F. Kennedy-Platz umbenannt. Die Regierung des Iran hat jetzt in Moskau offiziell gegen den Abschuss eines iranischen Flugzeuges durch sowjetische Düsenjäger protestiert. Wie heute aus Regierungskreisen in Teheran bekannt wurde, wird in der Note erklärt, der sowjetische Angriff sei einwandfrei über iranischem Hoheitsgebiet erfolgt. Neben Schadenersatz fordert die iranische Regierung Sicherungen gegen die Wiederholung derartiger Übergriffe. Der Vorstand der Christlich-Demokratischen Partei Italiens hat das zwischen dem mit der Regierungsneubildung beauftragten Generalsekretär der Partei, Moro, und den Parteiführern der Linkssozialisten, der Sozialdemokraten und der Republikaner vereinbarte Koalitionsprogramm gegen eine Stimme gebilligt. Die Linkssozialisten haben die Sitzung ihres Zentralkomitees, in der über das Koalitionsprogramm Beschluss gefasst werden soll, für morgen einberufen. Der Wetterbericht, Temperatur um 19 Uhr, 8 Grad. Die Aussichten bei stark auffrischendem Südost- bis Südwestwind, zeitweise Regenfälle. Tiefste Temperaturen nachts 8 bis 6 Grad, morgen wechselnd bewölkt und einzelne Schauer, Temperaturen um 10 Grad. Sie hörten Nachrichten, gesprochen von Heinz Petruo. Die nächste Nachrichtensendung bringen wir über Rias 1 und über Rias 2, sowie über Langwelle 173 Kilohertz um 21.30 Uhr. Es ist jetzt 19.11 Uhr. Verehrte Hörer, hier einige Programmhinweise, die auch für die Hörer unserer Langwelle bis 22 Uhr gelten. Anschließend bringen wir einen Originalbericht von der Beisetzung Präsident Kennedys auf dem Soldatenfriedhof in Arlington. Von 21.30 Uhr bis 22 Uhr hören Sie Nachrichten und aktuelle Berichte.